Polizei. 4, 5, 6 oder schlimmer deine Ex. Barbie tanzt besser als Bieber, Let's Dance. Wir sind Barbie-Fans, wir sind Alkohooligans. Barbie, Barbie, Barbie, du Lurch. Bis morgen um 7, da ziehen wir durch. Barbie, Barbie, Barbie, du Lurch. Bis morgen um 7, da ziehen wir durch. Wie heißt er? Können wir das saufen? Jägermeister! Yo, wir saufen das! Wie heißt er? Können wir das saufen? Jägermeister! Yo, wir saufen das! Hey Barbie, hey Barbie, komm lass uns richtig einen brennen. Barbie, hey Barbie, lass uns die Batterie abklemmen. Barbie, hey Barbie, komm lass uns richtig einen brennen. Barbie, hey Barbie, lass uns die Batterie abklemmen. Barbie, hey Barbie, komm lass uns richtig einen brennen. Barbie, hey Barbie, lass uns die Batterie abklemmen. Barbie, hey Barbie, komm lass uns richtig einen brennen. Barbie, hey Barbie, lass uns die Batterie abklemmen. Achtung, Achtung, Dichtheitsprüfung. Achtung, Achtung, Dichtheitsprüfung. Hip Hop, Bobby Bob, Party ohne Ende. Everybody raise your motherfucking Hände. Wie heißt er? Können wir das saufen? Jägermeister. Yo, wir saufen das. Wie heißt er? Können wir das saufen? Jägermeister. Yo, wir saufen das. Hey Bobby, hey Bobby, lass uns richtig einen brennen. Barbie, hey Barbie, lass uns die Batterie abklemmen. Barbie, hey Barbie, komm lass uns richtig einen brennen. Barbie, hey Barbie, lass uns die Batterie abklemmen. Hey Barbie, hey Barbie, komm lass uns richtig einen brennen. Barbie, hey Barbie, lass uns die Batterie abklemmen.